wir durch die Clubs ziehen und es kommt mir immer vor, als wäre ich die Nightclub. Das ist die reinste Wahrheit und ich schwöre siebenfach. New York, ich will ein Penthouse haben, direkt unterm Dach. Und nach meiner Show, da bin ich immer so froh. Und alle gehen mir in die Disco. Wir gehen in die nächste Disco. Eine Disco nach der anderen Disco. Und wackeln im Takt. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Gar sehr. Ich könnte nicht mehr ohne dich, ich lieb dich immer mehr. Genauso lieb ich auch Berlin und Amsterdam und Hollywood und Eifersucht, das ist eine Krankheit. Ich liebe alle, alles tut und nach meiner Show, da sind wir immer so froh und alle gehen wir in die Disco. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. We had all the people rocking to the numb. That's how the big wave started with the new wave funk. Should we die?

gives me more of all the better things in life that aren't free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with style and class. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass. Can take me to Monte Carlo, Saint-Tropez, and eventually Tiffany.

around, going out, heading on downtown, stepping out, having fun, dancing to the sound. Oh, I'm a lover, but I cannot go. I'm a lover to the places where the gang's all getting down. While I'm home with my radio, got no Chevrolet to get away. I'm here all alone, dancing with my shadow. Dancing with my shadow,

Hoe toepasselijk, we draaiden ze weer in Ben Librand's aflevering van... Because I can do it here in the mix. De laatste plaat die je hoorde was van Lunar Twist. En heette The Beat Goes On. Althans, dat staat op het papiertje vermeld wat Ben Librand er altijd bij doet. Trouw wekelijks. Maar daar zijn we helaas niet meer aan toegekomen. Wat je hoorde was Giorgio Moroder en Oh What A Night. Daarvoor I Wanna Rock You, ook al van Giorgio Moroder. We begonnen dit uur met Nina Hagen en New York. Daarachteraan Warp 9 en Beat Wave, Imagination met Shubidua, Steve Harvey en Tonight, Kid But Don't Stop, Earth Kid en Where's My Man, Loretta Holloway en Overnight Sensation, Dynasty met I Don't Wanna Be A Rake en Forrest met Dance With My Shadow. Tot zover deze aflevering van Ben Librands in de Mix. Het programma hoor je weer volgende week tussen 2 en 3.